Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute Tomorrowland DJ D.O.D. Dan O'Donnell. Eine Stunde lang an den Plattentellern. Und wir starten rein mit Andy Perry und Misha Schwitt und Burning Desire. Man sagt diesem Track nach, die Hymne dieses Sommers zu sein. Ich würde sagen, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Direkt danach gibt's für euch Felix Raphael, Clara und Christopher Schwarzwälder mit Wolkenblau. Der ist Kater-Urgestein und einer der besten DJs, um die Stimmung der Crowd aufzufangen und seine Musik komplett mit der Menge treiben zu lassen. Selten so erlebt, ehrlicherweise. Klingt oftmals ein bisschen unschuldiger, als er ist. Dieses Release auf dem eher ruhigen Label Wyan. Und Oliver Kolecki and Him mit Orbit ist auch mit dabei. Ihr hört das Clubding, am Mikrofon ist Herr Florian. Servus. What would you tell me? Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Thank you. unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Ihr hört Musik von Oliver Kolecki und And Him mit Orbit, Kollabo der beiden DJs. Heavyweights, zweites Sneak Peek auf kommendes Album von Oliver Kolecki. Der Track, der hat schon schöne Oldschool-Rave-Harmonies. Jetzt habe ich für euch Booker Shade, Satin Jackets, Fusion Royale, Tacken gemütlicher von dem Duo, die übrigens aus dem Saarland stammen. Zusammen mit Satin Jacket, Booker Shade kann man auch im August nochmal auf dem Heidebeat Festival live sehen, und zwar am 19. August. Cedric Gervais mit Ruffy Saint und Missing, ein schönes, gemütliches Tech-House-Nummerchen habe ich für euch im Extended Mix. Und dann gibt's für euch noch Hidden Empire und I Loved You im Clubding in der Instrumental-Version. Die war nämlich die schönste. Viel Spaß dabei.

Musik von Hidden Empire, I Loved You. Debüt-Release für das Duo bei Ritter Butzke Records in der Original-Instrumental-Version. Die finde ich wirklich die allerbesten, gelungenste. Gabriele Ranucci mit Get Your Love im Original-Mix. Jetzt für euch italienischer Newcomer, released auf Adesso Junior Jacks Label. Bringt so ein bisschen Punch auf den Dancefloor. Dann haben wir Shayam J und AMFM mit Vocoda Love. Dritter Titel mit Love heute, allgegenwärtige Thema. Und Vocoda ist sowieso mein absoluter Lieblingseffekt. Wird toll. Gibt's gleich für euch. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Clubding. Clubding. Clubding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Ihr habt gerade Greta Leska gehört. Why you in the club? Deshalb bist du im Club. Ibiza Amnesia. Jeden Montag ist definitiv hin dort, wenn man dort mal ist. Valentin gab es vorher mit Bombastisch. Da haben wir die erste Stunde mit zwei starken Frauen zum Ende abgeschlossen. Und gehen dann voll energetisch in den Mix rein. D.O.D. Dan O'Donnell hat seine DJ-Karriere mit lokalen Bars und Clubs begonnen. War in seiner Heimatstadt Bury bei Manchester. Seitdem ist die Karriere ganz schön steil geworden. Hier Festivals wie zum Beispiel Tomorrowland, das Ultra Festival, Creamfields und so weiter und so fort. In Clubs wie Ministry of Sound, Warehouse Project. Hat mit Leuten wie David Guetta zusammengearbeitet. Also der hat es wirklich drauf und legt jetzt eine Stunde lang bei uns auf. We'll be right back. Better. different. The music was like nothing else really that had been around. My parents don't really know that I'm going to an illegal warehouse party. I just say it's a warehouse party and they don't ask me whether it's illegal or not. Ready there's a place I go. It's a different.